Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß, hier ist die Elite. Einen schönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberziehen. Und mit mir am Mikrofon, der unvergleichliche, oft kopierte, nie erreichte Zeilenende. Meine Wenigkeit ist der Aushilfsjedi. Glück auf Willkommen. Hallali, hallalo und so. Ja. Wie geht's dir? Ja. So entspannt. Man trudelt so langsam aus dem Jahr aus, so im November. Und ja, so langsam, aber sicher wird's schon fast wieder Zeit für ein neues Jahr. Mal gucken. Hm. Jetzt kommen ja dann die Jahresrückblicke. Aber jetzt erstmal der November, dann der Dezember, der extrem anstrengend wird mit Weihnachtsgeschenken. Hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke? Nein. Cool. Ich hab noch kein einziges. Und dieses Jahr gibt's einfach keine Weihnachtsgeschenke. Da vielleicht kommen wir ja in dieser Folge noch auf Weihnachtsgeschenke, die ihr euch alle da draußen machen könnt. Glasflaschen mit Alkohol und Lappen könnten zum Beispiel ein total tolles Geschenk werden. Okay. Ich sehe, wo das hinführt, und ich mache mir Sorgen, dass der Verfassungsschutz irgendwann auf diesen Podcast stößt. Wir sprechen heute mal, wie in Folge 88 übrigens, über die deutsche Leitkultur. Wir sind also an dem Punkt, wo wir alte Folgen einfach nochmal recyceln, weil uns nichts Neues mehr einfällt. Nein, aber wir haben darüber 2019, 2018 oder 17 gesprochen irgendwann. Und wir sind jetzt im Jahr 2024. Wir können da mal noch drüber sprechen, weil glaubt man den aktuellen Umfragen, wird es nächstes Jahr höchstens eine Koalitionspartnerfrage geben, aber keine Kanzlerfrage mehr. Friedrich Kanzler ist gesetzter Kanzler, und ehrlich gesagt hat man sich inzwischen auch damit abgefunden, dass alles bergab geht, und man hofft nur noch den Übergang oder den Untergang, der da jetzt kommen wird, möglichst lange aus sicherer Position zu betrachten. Also im Grunde wissen wir ja schon, Friedrich Merz wird Kanzler, wären es die Grünen, wird es die SPD, wird es BSW oder wird es vielleicht sogar die AfD? Wir wissen es nicht, weil er braucht ja eine Mehrheit, mit der er regieren kann, und wenn er sich die Grünen vergrault, die SPD im Toaster stecken bleibt und die FDP gar nicht ins Parlament kommt, kann es ja auch passieren, dass quasi die AfD der einzige Koalitionspartner wird, und da wird er sich dann natürlich nicht erinnern, dass er sie eigentlich halbieren wollte. Oder vielleicht erinnert er sich daran, dass ja Frau Merkel die SPD relativ erfolgreich halbiert hat, als sie mit ihnen koaliert hat. Und ja, vielleicht koaliert er ja auch mit Alice Weidel. Und dementsprechend, also wir wissen auf jeden Fall, der Untergang wird kommen. Denke ich auch. Ich bin aber optimistischer als du, weil Friedrich Merz ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin mir nicht so sicher, ob er der natürliche nächste Kanzler ist. Na, ich sag's mal anders. Man hat so eine gewisse, man gewinnt so langsam eine gewisse Gleichgültigkeit, weil man sich damit abgefunden hat, dass da, wo man ist, ist man zumindest noch halbwegs sicher genug, dass es 4 Jahre reicht, diesen Untergang zu beobachten. Danach weiß man nicht, vielleicht übernimmt dann die AfD, und dann ist man eben so. Dann sind wir beide sowieso hier geächtete Menschen und können das Land verlassen, und dann ist das Ding eh wurscht. Aber bis dahin ist es eigentlich fast egal, weil ja, es wird Friedrich Merz werden, auch wenn man es wahlkampfmäßig, wir können ja fürs nächste Jahr uns jeweils Bundestagskandidaten wieder suchen, die wir interviewen, jeweils halt natürlich in 2 Orten, also ich nehme hier Linke und, keine Ahnung, Grüne in Leipzig, und du nimmst die SPD in Stuttgart, und wen haben wir denn noch? Oder in Böblingen oder sowas. Und wen haben wir denn noch? Magst du mit der BSW reden? Nein. Magst du mit der CDU reden? Nein. Magst du mit der FDP reden? Nein. Darüber, wie es ist, wenn... Ja, siehst du, da wird schon schwierig. Mit wem willst du denn reden? Also, mit Demokraten. Na, die freien Demokraten sind doch Demokraten. Nein, die sind frei von Demokratie. Ach so. Ja, gut, vielleicht finden wir was für dich. Vielleicht taucht dir noch irgendwo jemand von Volt auf. So, guten Tag. Ja, beispielsweise. Also mit jemandem von Volt würde ich reden. Ich würde ja auch mit jemandem vielleicht von der Linken reden. Ja, aber die gibt's ja hier im Osten noch eher. Die sind zumindest hier noch näher an der Regierungsverantwortung dran oder an der Realpolitik dran als im Westen. Wo sind die nah an Regierungsverantwortung? Eine Regierungsverantwortung in Realpolitik. Also hier gibt's zumindest mal Linke, die schon mitregiert haben. Ja, aber ohne Machtoption. Aber das kann ja eigentlich gar nicht. Halt. Ich kann hier immer in Schlagdistanz ist Erfurt, da kann ich Bodo besuchen. Ja, aber Bodo ist ja, also die Tage von Bodo sind ja gezählt. Also. Wieso? Vielleicht wird er neben Gysi Oppositionsführer. Ja. Also, gehört er jetzt nicht auch zur grauen Eminenz-Allianz? Ja, aber mal ganz ernsthaft. Also, nein. Da gibt es auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Nicht mit der SPD. Aber seitens der Union. Ja, aber ich rede ja jetzt davon, ja gut, sie werden nicht mitregieren in der im Bund, aber also zumindest nicht mit der CDU. Ja, und sie werden auch nicht in Thüringen wieder an der Landesregierung beteiligt sein. Nee, dieses Mal nicht. Aber lass uns mal kurz darauf rauskommen, warum reden wir eigentlich über Leitkultur auch? Also na klar, Folge 88 war jetzt so ein Ding, da haben wir mal drüber gesprochen, aber das war ja damals auch eine ganz andere Zeit. Aber wenn jetzt Friedrich Merz kommt, dann wird natürlich das Thema Leitkultur mit D und das Thema Leitkultur mit T doppelt ein Thema sein. Ja. Und wir müssen uns natürlich fragen, wie sieht denn so die Leitkultur aus? Ich habe mich da ein bisschen vorbereitet. Oh je. Also ich habe so ein paar Punkte notiert, worüber wir reden können beim Thema Leitkultur. Mhm. Ich habe dann natürlich auch unsere allwissende KI gefragt, was denn, wenn es so etwas wie Leitkultur gäbe, wie die aussieht. Die hat dann 10 Punkte ausgespuckt und da können wir zumindest mal schauen, wie realistisch das ist, dass das Friedrich Merz umsetzt. Ja. Und du siehst schon, es ist ein komplett anderes Herangehen als damals. Okay. Also ich kann meinen einen Punkt ja schon mal abfrühstücken, was deutsche Leitkultur ist. Ja. Weil ich werde zukünftig stolzer Besitzer eines Schrebergartens sein in einer Gartenkolonie. Und ich kann bestätigen, dass der Gartenzwerg deutsche Leitkultur ist und mein Freund bereits eine Amazon-Liste mit Gartenzwergen für mich führt. Okay. Ja, ich würde jetzt eigentlich mit was anderem einsteigen. Also ja, bevor du das machst. Gartenzwerge umrahmen auf jeden Fall die deutsche Leitkultur. Das ist durchaus. Bevor du das machst, möchte ich die Gelegenheit auch noch nutzen, hier einen Aufruf zu starten, wenn es antifaschistische Gartenzwerge gibt. Gerne Hinweise an zeilenende@dieelite.org. Ja, also wir brauchen erstmal, ich bin immer noch der Meinung, wir brauchen so eine Überschrift. Ja. Weil irgendwie brauchst du ja einen Slogan, der über allem drüber steht. Also du brauchst ja heutzutage für jedes Papier, das eine Überschrift vorne drauf hat, immer mindestens was richtig fetzt und mitreißt. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich habe da einen Vorschlag. Ja, hau raus. Deutschland, Deutschland über alles. Hatten wir schon mal, wurde dreimal gewählt, nicht wieder wählen. Oder im Dritten Reich quasi. Aber also hat funktioniert. Ja, 12 Jahre lang noch nicht mal richtig effektiv. Von deutsche Leitkultur in deutsche Leitkultur übergegangen und am Ende will es niemand gewesen sein. Ja, man muss nur jetzt überlegen, was war zuerst da, die Leitkultur mit D oder die mit T? Ja, und mal ganz ernsthaft, so wird das mit Friedrich Merz auch laufen, ne? 12 Jahre lang freudig mitmachen und dann großes Leiden und am Ende will es wieder keiner gewesen sein. 12 Jahre mitmachen, huiuiui, da traust du aber Friedrich ganz schön lange Regierungszeit noch zu, bevor die Nazis übernehmen. Ich hab jetzt mal so ein bisschen recherchiert. Mhm. Und wenn man so in die Schlagzeilen über Deutschland in den letzten Jahren hinüberblickt, ja, dann kriegst du ganz häufig diese Überschrift, Deutschland hinkt hinterher bei. Mhm. Und du kennst die Türkei. Ja. Und ihren Vorgänger, das Osmanische Reich. Ja. Die wurden 1914 bereits bezeichnet als der kranke Mann am Bosporus. Ja. Wenn jetzt also Deutschland regelmäßig hinterherhinkt. Ja. Wie wäre es dann mit der Überschrift Deutschland, der hinkende Mann am Rhein? Das ist ja die logische Voraussetzung, Fortführung von der kranke Mann Europas, also was Deutschland ja schon mal war, warum also nicht? Ja genau, also der hinkende Mann am Rhein oder vielleicht der hinkende Mann am Sparschwein. Oh, schön. Oder wenn man es kürzer machen möchte und knackig machen möchte, also auf das Hinken noch brutaler und noch schneller eingehen, könnte man auch einfach aufschreiben, deutsche Leitkultur, Goebbels Erben. Ja, perfekt. Ja. Dem habe ich nichts. Wie Folge heißen wird. Ja, dem habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Also. Gut. Also der hinkende Mann am Rhein. Ja. Weil die Donau ist prägt mehr von Europa als nur Deutschland. Der Rhein ist schon so der deutsche Fluss. Ja, das ist der Rhein und Deutschland, das ist eine zutiefst, eine Geschichte voller Missverständnisse. Ja. Dabei teilt man sich den Rheinfall ja mit der Schweiz. Also, das ist noch nicht mal, der Rheinfall ist noch nicht mal urdeutsch oder rheindeutsch. Ja, das. Schlimm. Ach, herrlich. Ja, der Rhein als natürliche Grenze zu Frankreich, die Wacht am Rhein, Hallali und Falalo. Ja, deswegen machen die Niederländer einfach, scheißen einfach drauf, dass es Rhein heißt, machen daraus ganz viele Flüsse und sagen einfach, ist uns egal. Ja, der Rhein ist so ein deutsches Ding. Irgendwo fließt da auch irgendwas ins Wasser und wir nennen das mal Rhin, aber das ist uns egal, das ist gar nicht der Rhein, wir sind einfach das Rhein-Delta. Ja. Ja, wie schaut's denn aus? Was ist denn jetzt aber wirklich deutsche Leitkultur? Gehört zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe zur deutschen Leitkultur? Folgt man Friedrich Merz, dann ja. Also er hat ja auch dafür gekämpft, dass das als Weltkulturerbe eingetragen wird. Die deutsche Vergewaltigung in der Ehe ist leider am Deutschen Bundestag gescheitert. Man muss ja dazu sagen, das Witzige damals war ja tatsächlich, es ging ja gar nicht um dafür oder dagegen, sondern wirklich um die Frage, machst du ein Widerspruchsrecht oder machst du irgendwie, was war's? Die Alternative war nochmal irgendwas anderes, was die SPD wollte und die SPD hat sich dann durchgesetzt. Das heißt, man hat einfach gegen den, aber das ist so schön, dass sich das quasi so lang hält, dass man immer noch sagt, er hat gegen die Vergewaltigung in der Ehe als Straftat gestimmt. Nee, er hat einfach nur gegen die Maßnahmenversion. Auch wenn das übrigens heute anders machen würde. Aber das ist so schön, dass sich das gehalten hat, wenn man bedenkt, wie sehr die CDU und die CSU die Grünen als Verbotspartei hinstellen. Dabei verbieten sie selbst ganz, ganz viel. Mord zum Beispiel ist laut CDU verboten. Skandalös. Skandalös. Das steckt sogar in deren Urgenen drin. Also eigentlich dürfte die CDU ja auch laut ihrer eigenen Gene überhaupt nicht Krieg befürworten oder Krieg führen. Weil es heißt ja im christlichen Glauben Auge um Auge, Zahn um Zahn im Alten Testament, aber in der Neuauflage heißt ja, wenn dir einer in den Westen einmarschiert, dann biete ihm doch bitte auch den Osten an. Ja. Also dementsprechend, mit CDU-Verteidigungsministern würde ich keinen Krieg führen wollen. Ich würde grundsätzlich mit CDU-Politikern gar nichts machen, aber das ist ja... Gut, aber ich habe jetzt gerade mal Friedrich Merz verteidigt. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also was ist denn jetzt deutsche Leitkultur? Wie sieht's denn aus? Wer, wie, wo, was ist deutsche Leitkultur? Liebeszeilenende. Wer ist deutsche Leitkultur? Herbert Grönemeyer ist deutsche Leitkultur. Warum? Es ist ein bisschen weinerlich, es ist schwer zu verstehen und kommt tief aus dem Westen. Okay. Oder? Also der Deutsche jammert gerne, Durch diese Vielzahl an unterschiedlichen Dialekten ist es auch häufig sehr schwer, ihn zu verstehen. Und der traditionelle Deutsche ist ja irgendwie doch ein Westdeutscher. Gut, ist Nina Hagen dann auch deutsche Leitkultur, weil grölt rum, spricht unverständliches Zeug und kommt aus dem Osten. Du hast es bereits aufgelistet. Ist keine deutsche Leitkultur, weil kommt aus dem Osten. Ja, nein, aber würde quasi dann das Bild Deutschlands ergänzen, weil es ist ja quasi schon Ost und West gehören ja beide schon irgendwie zusammen. Ja, nee, aber das ist ja das komplementäre andere. Das braucht man ja, damit das eine umso weiter strahlt. Nee, es gibt ja, also erstens im Osten ist es ja immer noch, also im Osten strahlt ganz viel. Ja, das liegt aber daran, dass das irgendwann mal Atommüll Endlager wird. Nein, also man muss ja dazu sagen, der Osten ist so hübsch und so sonnig und so schön. Hier ist es gar nicht mehr Ziel, dass irgendwas strahlt. Hier ist es Ziel, dass die Sonne noch schöner scheint. Dass die Sonne quasi schön wie nie über Deutschland scheint? Genau, also noch schöner als bereits scheint. Also schön wie nie. Traumhaft. Ja, siehst du mal. Übrigens, deswegen glaubt hier auch keiner an Klimawandel, weil das ist ja Staatsräson. Schön wie nie. Ja. Gut, was ist jetzt also musikalisch, also lass uns mal dieses Ost-West-Ding nicht zerpflücken, weil sonst rennen wir hier ganz schnell in Ressentiments gegen Osten. Muss nicht sein. Ich habe auch Ressentiments gegen den Westen. Ja, aber lass uns mal schon aber versuchen, den Kulturbegriff Ost-West nicht so zu zerpflücken, weil sonst wirst du schwierig haben. Weil ja dann doch viele Menschen, viele Kulturdenker im Notfall ja auch aus dem Osten kamen. Luther zum Beispiel. Ja, gut. Oder die Fugger. Okay, die kommen aus. Die waren aus Bayern und Bayern ist Südostdeutschland. Ja, okay, du möchtest also über musikalische Leitkultur sprechen in Deutschland. Nee, ich will allgemein über Leitkultur sprechen. Was ist denn Leitkultur für dich? Also musikalisch, also, kulinarisch, moralisch, ist Steuerhinterziehung beispielsweise Leitkultur? Ist Privatjetfliegen Leitkultur? Ist, keine Ahnung, Völkermord Leitkultur? Also Völkermord... Ist Menschenverachtung Leitkultur? Ja, das auf jeden Fall. Und Ausländerhass. Das gehört alles dazu. Ich glaube, also deutsche Leitkultur ist auf jeden Fall Mark Forster. Weil alle deutschen Männer um die 30 sehen halt aus wie er. Alle hören seine Musik von der Oma bis zur Enkelin. Ich glaube, Mark Forster ist so glatt und durchgebügelt. Mark Forster ist perfekte deutsche Leitkultur. Da können sich alle drauf einigen. Das ist das wärmende Lagerfeuer, um das sich Deutschland versammelt. Und dann singen an diesem Lagerfeuer. Jetzt, wo Thomas Gottschalk nicht mehr tragbar ist, meinst du? Genau. Seitdem Thomas Gottschalk seine Kinder schlägt, ist er nicht mehr tragbar. Außerdem, ne, an dem Lagerfeuer singen die Chöre für dich und Chormusik, also gemeinschaftliches Singen ist ja in Deutschland auch sehr wichtig. Genau. So Horst Wessel-Lied und so, wir kennen es. Okay, wie schaut es denn kulinarisch aus? Kriegen wir denn irgendwo einen kulinarischen? Kulinarisch sehr, sehr schwierig. Ich bin ja ein großer Fan der Kartoffel, aber die meisten Deutschen beschweren sich dann, dass das Kannibalismus sei. Ich glaube tatsächlich, die Kartoffel ist gerade im Süden Deutschlands zum Glück nicht so allgegenwärtig wie hier im Osten. Und im Westen? Na, im Westen gibt's ja ganz, ganz viel Kartoffeln. Ja, eben. Da ist Kartoffel auch Leitkultur. Ja, im Osten auch. Ja, aber halt im Süden nicht. Ja, eben. Also. Ja, ich sag ja. Ich habe ja auch Ressentiments gegen Süddeutschland. Jetzt ist die Frage, gehört Bayern zur deutschen Leitkultur? Ist Bayern kartoffelig? Ja, Kartoffelknödel machen sie hin und wieder. Ist das bayerisch oder ist das irgendwoher importiert wieder? Nein, Kartoffelklöße machen, glaube ich, alle in Deutschland irgendwie. Okay, ja, dann gehört Bayern offenbar zu Deutschland. Ich überlege gerade, ob es... Ja, aber gut, Kartoffeln nehmen auch die Österreicher. Ja, die gehören ja auch zu Deutschland. Achso, die sind auch deutsche Leitkultur. Ja, also mal bitteschön, der größte Deutsche aller Zeiten, auch wenn er nicht sonderlich groß war, war ja schon Österreicher. Napoleon? Mozart. Achso. Napoleon war auch nur eine Art Deutscher. Also, wenn man bedenkt, dass er unter Karl dem Großen die deutsche Geschichte quasi beginnt. Die tausendjährige deutsche Geschichte. Ja, ja, und so weiter. Unter Karl dem Großen und ja. Ja, also mal ganz ernsthaft. Also Napoleon hatte ja einen korsischen Pass. Mozart. Ja, aber halt. Das ist Opel. Corsa ist Opel. Ja. Und also, Opel ist ja Adam Opel, also deutsch. Möchtest du jetzt behaupten, dass Napoleon in Rüsselsheim geboren ist oder was? Nein, aber er hat ja einen Corsa-Pass, hast du ja gesagt. Also er war ja ein Corsar. Er war ein Corsar, das ist richtig. Und Piraterie ist ja auch deutsche Leitkultur. Störtebeker. Richtig. Hat der eigentlich erfunden? So das moderne Piratentum? Das ist das moderne Piratentum. Das, was dann auch in der Karibik, also ich meine, Störtebeker wird ja wahrscheinlich auch schon rumgetrunken haben. Bestimmt. Und rumgehurt haben. Das sowieso. Und Rum ist ja quasi das, was dann auch aus der Karibik später kam. Genau, ja, doch, wahrscheinlich. Also Störtebeker wahrscheinlich Erfinder der frühneuzeitlichen Piraterie. Okay. Moderne Piraterie haben ja die Schweden erfunden. Pirate Bay? Ja, ich stimmt ja nicht ganz, weil Napster ist ja schon davor gewesen. Pirate Bay ist ja quasi nur der... Ja, aber wo in Napster stecken bitte Piraten? In den ersten Piraten steckte wahrscheinlich auch kein... Also die ersten Piraten hießen ja auch nicht Piraten. Waren also auch keine Piraten. Pirates ist ja kein lateinischer Begriff, wenn ich es richtig weiß. Ich müsste nachschauen, aber das ist irgendein anderes, da gibt's im Lateinischen gibt's irgendein anderes Wort für Piraten. Siehst du also, dementsprechend, auch die, und die Lateiner hatten ja auch schon Piraten, also. Ja, Cicero ist mal von welchen gefangen genommen worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber das, wir wollten ja weniger bildungsbürgerlich sein. Wobei Bildungsbürgertum ja auch so typisch deutsche Leitkultur, ne? Klugscheißertum meinst du jetzt? Ja, wo ist der Unterschied? Also, so Dinge wie Habermas zitieren. Oh ja. Oder Hegel zitieren. Ja, irgendwas mit Dialektik halt, ne? Oder Arne Friedrich zitieren oder sowas. Loriot zitieren. Loriot. Der ja eigentlich Vico von Bülow hieß. Richtig, ja, Adeliger. Um, ne? Mal wieder klug zu, um mal wieder klug zu scheißen. Ja, ist ja auch deutsche Leitkultur, Adeligenverehrung. Wir kennen es. Ja, du kamst letztens mit Caspar David Friedrich um die Ecke irgendwie. Also da denke ich mir auch so, oh, ja, das ist dann doch deutsche Leitkultur. Zumindest, ja, es bisschen düsterer Blick auf die Welt. Das ist... Ja. Da ist es immer sehr neblig oder wolkig. Das ist... Ja, es ist auch... Das ist deutsches Leitwetter quasi auch. Also ist das deutsche Leitkultur. Ja, ich sag mal so, ob jetzt Bert Brecht oder Richard David Brecht. Hauptsache Ben Brechtgen könnte man in der Runde auch noch nennen. Ja, siehst du mal. Ja, Hauptsache Ben, irgendjemand... Oder natürlich Ben Becker. Also... Ja, Ben Becker. Ja, brechen, also ne, ich meine, also der Deutsche geht ja auch gerne auf Volksfeste und da wird dann auch viel gebrochen, also brechen halt Leitkultur, ne? Ja, aber warum tut sich der Deutsche dann schwer mit dem Fastenbrechen? Weil der ja nicht wirklich gebrochen wird. Also weder sich erbrochen, noch irgendwelche Knochen gebrochen. Sondern da wird dann wieder das Brot gebrochen und das ist dann wie dieser humanitäre Teil im Christentum. Das will man dann wieder nicht hören. Nein, ich rede jetzt gar nicht über den Islam und das Fastenbrechen beim Muselmann, sondern ich rede über das Fastenbrechen am Karfreitag. Da hätte man sich ja gesamtdeutsch auch dem Schwaben anschließen können und einfach einen Maultaschentag einlegen. Aber der Rest von Deutschland frisst da weiterhin Karpfen und Forelle oder anderen Fisch. Ja, aber das Fastenbrechen ist erst am Ostersonntag. Das Brechen des Fastens ist ja, dass man es abbricht. Ja, der Schwabe bricht aber schon am Karfreitag ab. Nee, der Schwabe schummelt. Das ist was anderes. Ja, er bricht die Regeln, quasi. Ja, quasi. Aber nicht ja, das Fasten. Da kann sich doch, ja, aber da kann sich doch Deutschland einfach mal anschließen. Man muss ja nicht irgendwie... die Nordsee leerfischen, nur weil Jesus 40 Tage durch die Wüste spaziert ist und dann irgendwie einen Fisch mitgebracht hat. Keine Ahnung übrigens, warum es Fisch gibt an Karfreitag. Es gab bei Jesus Abendmahl keinen Fisch. Die offizielle Karte war, dass es da Zwiebelroschbraten gab. Und davor Kässpätzle. Also, Entschuldigung. Ja, aber der Deutsche bricht doch sowieso gerne Regeln, also beispielsweise so europäische Regeln zu Grenzregimen und sowas. Das wäre übrigens tatsächlich mal eine spannende Idee. Man müsste mal recherchieren, was denn eigentlich tatsächlich auf dem Speiseplan stand am letzten Abendmahl. Weißt du, so, keine Ahnung. Und dann mal einen Priester damit konfrontieren. Entschuldigung hier, Herr Priester, Kardinal Marx, hier steht, die Herren hatten zwar Brot und Wein, aber gucken Sie mal, da stand auch Hummus und Falafel. Und da stand ein halbes Lamm. Und das hat der Judas sicherlich nicht allein gegessen, gell? Herr Marx. Ja. Ja, wäre schön. Und weißt du, womit man die Leute konfrontieren könnte? Weiß ich nicht. Ja, Herr Wölki. Die hatten Mousse Schokolade. Weißt du, wegen Wolkigkeit, so wegen diesem Aufgeschlagen. Herr Wölki. Oh. Schön. Schön. Ja, weil wenn Olympische Spiele vielleicht mal nach Stuttgart kommen, können wir ja auch mal letzte Abend mal aufführen. Dann wirklich. Na, lange Zeit hätte der Papst überhaupt nicht nach Stuttgart kommen können. Da hat der Teufel regiert. Oh. So. Oh, ja, schön. Ja, man muss ja dazu sagen, erst war es der Erwin Teufel und dann war es der Oettinger, den er auch nicht verstanden hätte. Also, ja. Well, your Excellenz, really happy to have you here in the Baden-Württemberg. In the land. Can you segne the Grabkapelle? Wäre übrigens auch nicht gut gelaufen, weil da liegt eine alte Russin. Ja, das ist auch nicht so toll aktuell. Ja, ist auch nicht gut gealtert. Wobei, also mal russische Importbräute ja auch so ein Stück deutsche Leitkultur, oder? Also Gerhard Schröder hat sich eine Asiatin geholt, aber keine Russin. Ja, aber es ist ja schon so, also bevor Thai Katalogbräute interessant waren, weil es ja schon mehr so Osteuropäerinnen, die man sich zum Putzen und dann zum Heiraten geholt hat. Ja, aber waren das Russinnen? Also, als ich Wladimir Putin das letzte Mal zugehört habe, ist alles westlich von Paris quasi Russland. Okay, damit ist doch aber dann auch schon Kalf-Russland. Ja gut. Das heißt, also, wenn sich der Böblinger quasi eine Kalverin holt. Das ist dann ja, also ich sag mal so, die Zustände in Kalf sind etwa so wie im Gulag. Gut, also fassen wir zusammen. Kriegen wir kulinarisch überhaupt irgendwas gedeichselt? Also Wurst vielleicht, aber Wurst hat halt, also wenn du quasi sagst, Leitkultur trennt die Wurst den Deutschen wiederum vom Polen nicht so weit. Also ist der Pole möglicherweise Teil der deutschen Leitkultur. Ja, es ist alles ein Kreuz. Weil, ja, in Polen ist die mächtigste Frau im Dorf die Metzgersfrau ursprünglich gewesen. Ist sie, glaube ich, bis heute. Wenn du deinen Braten oder deine Wurst dann kriegst zum Wochenende, dann war's das im Dorf. Also dann kann ich. Ja. Gut, kriegen wir irgendwie moralisch was? Also können wir uns auf den kategorischen Konjunktiv von Kant einigen? Immer. Wenn also du dich entscheiden könntest, tätst dann wollen oder willst dann eigentlich gar nicht wollen, weil irgendwie die Maxi im Weg steht? Also ich wüsste keinen anderen Moralphilosophen, den der Deutsche zur Verfügung hat. Marx? Marx ist kein Moralphilosoph. Doch, und die Moral von der Geschichte? Sprich. Geld arbeitet nicht. Ja, doch, aber Geld arbeitet ja. Das ist ja der Witz. Ja, eben nicht. Ja, doch, natürlich. Aha. Es sollte das heißt, nicht die 100 so Mark, die ich auf die Straße lege, die arbeiten. Geld arbeitet nicht. Das ist durchaus, ja. Geld in Form von Kapital arbeitet. Sind denn Superreiche Teil der deutschen Leitkultur oder sind die eigentlich schon ihre eigene Kultur? Boah, naja, also ist Schweinemast deutsche Leitkultur? Ja, es kommt drauf an, wen du fragst. Der Niedersachse würde jetzt sagen, ja. Ja gut, dann sind Superreiche in Niedersachsen halt auch Leitkultur. Der Ruhrpott-Mensch würde wahrscheinlich sagen, ja, Schweinemast ist so lang Leitkultur, bis der Berliner uns die Currywurst klaut. Mhm. Ja. Ja, also dann sind auch Superreiche wahrscheinlich Leitkultur. Letzten Endes. Der Teil der Leitkultur, oder haben die ihre eigene Leitkultur? Sind die ihre eigene Leitkultur? Der Superreiche, was macht der Superreiche denn so den ganzen Tag? Also Geld zählen, Kapital akkumulieren, behaupten, dass die eigenen Eltern im Widerstand waren oder man keine Zwangsarbeiter bei sich in der Firma beschäftigt hatte damals. Also im Prinzip verleugnen, / Verharmlosung des Nationalsozialismus am Ende, runterspielen der eigenen Rolle. Das klingt schon sehr nach deutscher Leitkultur, oder? Oh ja, okay, gut, dann ist das, dann scheint das wohl so zu sein. Ja, die sind auch nicht anders als wir, ja. Und deshalb sind sie einfach großer Teil der Volksgemeinschaft. Gut, gibt es irgendwelche Menschen, die du in der Kultur, Popkultur siehst, die du heute zur Leitkultur zählen würdest? Ulrich Wickert. Die Joe Älteren, Brauner. Die Älteren unter uns erinnern sich an beide. Leben Peter die noch? Handke. Oh Gott, Peter Handke ist doch ein halber Serbe, den können wir nicht zulassen. Maxi Beaver. Muss ich ihn oder sie oder es kennen? Maxi Beaver war mal bei RTL so in der Wolfram Kohns Peter Klöppel Zeit, als die so okay. Relativ bekannt wurden, gab es auch Maxi Beaver, die relativ bekannt war. Okay. So in diesem, hat die Wetter gemacht oder sowas, glaube ich. Ja, ich glaube sowas irgendwie. Ist Stefan Raab deutsche Leitkultur? Also Stefan Raab kriegt ja immer wieder auf die Fresse und kommt dann doch noch zurück. Also ist er wie der Nationalsozialismus und damit ist er deutsche Leitkultur. Na, in dem Fall kam er zurück, um auf die Fresse zu kriegen. Nee, er kam zurück und hat auf die Fresse bekommen und dann kam er wieder zurück. Ja, das ist ein Kreuz. Gut, also ich habe jetzt mal unsere allwissende Schlauheit hier gefragt. Mhm. Der Begriff selbst wurde in den 1990er Jahren von dem Politikwissenschaftler Basam Tibi geprägt. Ja. Das tut mir übrigens leid, dass es ein Politikwissenschaftler war. Ja, um eine Art von kulturellen Grundwerten zu beschreiben, die das Zusammenleben in Deutschland prägen sollten. Ja, hypothetisch sind es 10 Punkte. Lass uns diese 10 Punkte kurz mal durchsprechen. Und du sagst mir, wie sehr steht da die CDU, CSU unter Friedrich Merz denn dahinter? Mhm. Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Die CDU ist die Partei, die am Staat vorbei irgendwelche Maskendeals macht und sowas, ne? Genau. Ja, dann stehen die voll hinter dem Thema Rechtsstaat. Nee, nicht Kapitalismus, Rechtsstaat. Also du meinst, sie stehen hinter dem Rechtsstaat, so hinter seinem Rücken. Richtig. Gut, also man muss dazu sagen, lassen sich immerhin demokratisch wählen, das ist schon mal gut. Sie kaufen sich keine Wählerstimmen. Ja, Demokratie hat ja nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Nee, aber ja, das sind beide Punkte unter Punkt 1, also Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Die CDU ist doch auch diejenige, die immer gerne gegen Gesetz, gegen juristische Entscheidungen ist, ne? Und gegen gesetzliche Vorgaben. Und die, gegen die gerne verstoßen möchte, so Grenzregime und sowas und Migrantenlager in Drittstaaten einrichten und sowas, ne? Ja, klar. Ja, voll, die stehen voll hinter dem Rechtsstaat, also. Ja, ja. Gut, Punkt 2. Gesichtsbewusstsein. Gesichtsbewusstsein. Ja, Geschichtsbewusstsein. Nein, Geschichtsbewusstsein logischerweise. Ach so, Geschichtsbewusstsein. Ich bin mir nicht sicher, ob Friedrich Merz weiß, wer Franz von Papen war. Und wenn er es weiß, ob er die Geschichte richtig verstanden hat. Aber es gibt gewisse optische Ähnlichkeiten. Also vielleicht schon doch Geschichtsbewusstsein. Na, das Interessante ist, hier werden drei Punkte genannt, die insbesondere die Auseinandersetzung bedürfen. Mhm. Und ich finde das interessant, weil ich wage zu behaupten, dass die CDU in dem Punkt noch ganz viel Aufarbeitungsbedarf hat. Und da müssen wir noch nicht mal bis zu Franz von Papen zurückkehren. Mhm. Das kollektive Bewusstsein für die deutsche Geschichte, insbesondere die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, dem Holocaust und der DDR-Vergangenheit. Wenn du mal anfängst mit der Blockflötengeschichte der CDU. Was, möchtest du etwa sagen, dass es eine CDU im Osten Deutschlands gab, die mit der SED immer freudig mitgestimmt und mitmarschiert ist? Ja, ich möchte nicht sagen, dass IM Friedrich Merz war. Aber es gab sicherlich ein IM Friedrich. IM Fotzen Fritz. Ja, es gab sicherlich einen IM Friedrich, auch bei den Blockflöten. Also, ja. Maybe. Ja. Ja. Dann, der Markenkern der Markenkern der CDU. Ja. Zumindest wenn man Otto von Bismarck und Ludwig Erhard nimmt. Soziale Marktwirtschaft. Ich habe also die Talking Points zu dem Thema hat zuletzt die FDP stärker gesetzt. Ich bin da nicht auf dem aktuellen Stand, welche Grausamkeiten die CDU so alle plant, weil ich mich damit beschäftigt war, mich über die Liberalen zu ärgern. Die Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, und die ist ja wirklich spannend. Wenn die CDU sagt, wir wollen das Bürgergeld wieder abschaffen. Ja. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder sie schaffen das Bürgergeld ab. Ja. Und dann ist Ruhe. Mhm. Oder sie schaffen das Bürgergeld ab, schaffen dafür aber eine alternative Sozialhilfe, ALG-II-Option, Hartz-IV-Option, nenn's wie du es möchtest, aber so eine Grundbedarfsdeckung. Lass es mich so formulieren. Wenn die CDU daran Interesse hätte, das Bürgergeld durch etwas anderes zu ersetzen und sei es auch nur eine Schmalspurlösung, so hätte ihr Wahlkampfmanager ihnen dazu geraten, die Botschaft auch so zu formulieren, dass man es durch etwas anderes ersetzen möchte. Naja, spätestens wenn du das Bundesverfassungsgericht hörst, weißt du, dass es menschenwürdiges Minimum geben muss. Womit ich zurück zur ersten Frage der Rechtsstaatlichkeit kommen möchte, hinter der die CDU voll und ganz steht. Ja, die Frage wäre halt, heißt dann das, was sie da ausgeben, nicht mehr Bürgergeld, sondern Mewümu? Es wird einfach nichts mehr ausgegeben. Also vielleicht warme Suppe. Mewümi. Also menschenwürdiges Minimum. Nee. Nix da, menschenwürdiges Minimum. Nix da, gibt nix. Wird abgeschafft. Ich meine, es wird auf jeden Fall kein Giffi-Gesetz, sondern es wird halbwegs Überleben-Gesetz heißen. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Okay. Dann Bildung und Wissenschaft. Deutschland hat eine lange Tradition der Bildung und Wissenschaft. Eine hypothetische Leitkultur würde Bildung als hohen gesellschaftlichen Wert betrachten. Es gäbe einen starken Fokus auf das duale Bildungssystem, die Universitäten, die Forschung und den technischen Fortschritt. Also den letzten technischen Fortschritt, den die Deutschen großartig gemacht haben, nannte man Schummelsoftware. Mhm. Betrugssoftware hätte es besser getroffen, aber das ist ja das nächste Alberne. Wir hauen raus, dass wir dringend irgendwie Innovation brauchen. Dabei haben wir ganz riesige Innovationen, nur in die falsche Richtung. Wir versuchen zu betrügen und zu lügen und zu bescheißen, wo es nur geht, anstatt die Kohle in E-Tech zu legen und in Batterientechnik und so richtig, nee, wir gehen lieber drauf raus und sagen, oh nee, wir können ja den Verbrenner noch ein bisschen am Leben erhalten und damit das Ganze nicht so ganz so schlimm rüberkommt und wir die Flottenwerte zumindest ein bisschen minimieren, schaffen wir Software, die auf dem Prüfstand einfach dafür sorgt, dass die Abgaswerte niedriger sind und damit können wir dann auch mehr ausstoßen, also damit können wir die Motoren besser verkaufen. Weil du darfst ja nicht vergessen, im Grunde alles, was über die Flottenwerte gesagt wurde, und über den CO2-Ausstoß, den Autos hatten, basiert ja darauf, dass wir beschissen hatten. Und das heißt, wir haben wesentlich mehr CO2 ausgestoßen mit unseren Autos, als wir gedacht haben, dass wir haben. Und das, pass auf, das ist jetzt die Pointe für alle FDP-Menschen. Die Schummelsoftware war eine Konsequenz aus der Tatsache, dass es Technologieoffenheit gab, wie man diese Werte, diese Flottenwerte erreichen kann. Das lag daran, dass man nicht vorgegeben hat, ihr braucht so und so einen Anteil an E-Autos oder sonst was. Nein, Technologieoffenheit. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Schummelsoftware entwickeln. Hauptsache, ihr haltet die Werte ein. Ja, ja gut, ich meine, Steuern zahlen ist auch moralisch offen. Ja. Ja, wir wollen Moraloffenheit. Ja, genau. Gut, aber Bildung und sonst irgendwas. Also Wissenschaft. Ja, Bildung und Wissenschaft. Ich habe ja einen bildungswissenschaftlichen Hintergrund und das ist Konsens in der internationalen Bildungswissenschaft, dass das deutsche Schulsystem Bildung allein durch seine Organisation, also die Dreigliedrigkeit oder Zweigliedrigkeit, wie sie häufig immerhin noch vorliegt, tatsächlich Bildung mehr verhindert als befördert. Und welche Partei steht wie keine zweite für den Erhalt des Gymnasiums als zweite Säule? Die FDP? Nö. Die AfD? Ja. Okay. Und welche Partei lässt sich in ihren Positionen nicht von der AfD unterscheiden? Och, da gibt's so einige in der Zwischenzeit. Aber ich würde jetzt mal, einfach um die Pointe abzukürzen, sagen die CDU. Es gibt einige Parteien, die sich jetzt gerade nicht mehr so ganz unterscheiden lassen in manchen Punkten von der AfD. Naja, also jetzt in Sachen Bildungspolitik ist die Sache relativ einfach. Die Sozen und die Grünen sind aus historischen Gründen irgendwie für die kommunistische Gemeinschaftsschule. Ja, es gibt bei den Grünen auch so ein paar Leute, die Montessori und Steiner noch so halbwegs tuffig finden. Ja, aber die Ideologie der Waldorfpädagogik ist ja auch also Montessori ist sowieso sehr stark freies Lernen und Waldorf ist halt gemeinsam lernen mit Schwobel. Dir ist bewusst, dass Waldorf Astoria tatsächlich der Typ ist, der die Zigarettenfabrik hatte. Die zwei, ja. Und der Herr Waldorf war der mit der Zigarettenfabrik. Ja, das weiß ich. Naja, die Schule ist benannt nach einem Zigarettenfabrikanten. Richtig, der hat Rudolf Steiner gesponsert. Ich sage ja, es gibt nichts Gutes aus der Zigarettenindustrie. Jetzt musst du mal überlegen, es hätte ja auch Remzma sein können. Ja. Es hätte aber auch, es könnte jetzt auch Schulen geben, die beispielsweise nach ganz anderen Leuten benannt wurden. Werner Siemens. Die Siemens-Schulen. Ja, Träumchen. Oder, ja, es gibt ja auch so Superreiche heutzutage. Du meinst die Klattenschule für angewandten Eheschwindel? Die Klattenschulen für angewandten Neoliberalismus. Auch nicht schlecht. Oder die Wolfgang-Burda-Schulen. Für angewandtes Namentanzen. Ja. Die Wolfgang-Grupp-Schule. Die Wolfgang-Grupp-Schule für internationales Management. Ja. Und Affenzoologie. Ja. Ja. Du darfst ja nicht vergessen, du musst ja immer was nehmen, was auf der anderen Seite der Realität steckt. Weil es ist ja nicht so, dass Waldorf irgendwie Namentanzen geil fand, sondern er fand einfach nur geil, Kippen zu machen und seinen Namen irgendwo stehen zu haben. Ich möchte ihm durchaus unterstellen, dass er auch ein Interesse daran hatte, fähige Mitarbeiter zu finden, aber ja. Und er hatte, glaube ich, ein Interesse an Schwurbelei. Ja, gut, ich meine, das Rheinmetall-Institut für Pazifismusforschung wäre ja auch zum Beispiel eine Option. Warum nicht? Aber ja, Krauss-Maffei-Wegmann-Schule, ne? Ist viel schöner. Ja, ja, oder halt die Krupp-Schulen. Ja. Ja, schon so für angewandtes Handwerken oder sowas. Ja, naja, der Deutsche hat es ja gerne mit Adel, deshalb sollte sie schon Krupp von Bohlen und Halbach-Schule heißen. Was? Was? Wer? Krupp von Bohlen und Halbach. Ja, okay. Es ist ja die Komplettfamilie dann, nachdem sie mehrfach geheiratet haben. Ja, gut, du könntest auch die Otto-Hahn-Schulen machen. Ja, das ist aber deutsch, ja gut, gut, also ich meine, kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen mit Raketenautos. Ja, oder du könntest natürlich, um es jetzt ganz ganz abstrus zu machen, die Ödön-Horvath-Schulen für MINT-Fächer. Von? Ödön von Horvath, ja, ist egal. Weißt du, wie der gestorben ist? Nee, weiß ich nicht, aber der ist Ungar, deshalb fällt der raus. Vom Baum erschlagen auf dem Champs-Élysées. Ernsthaft? Ja, bei Wind und Wetter. Das ist witzig. So kacke ist noch nicht mal Hemingway ums Leben gekommen. Der hat sich nur totgesoffen, wenn ich es richtig weiß. Ich weiß nicht, ich weiß, dass die Hemingway-Methode die Nummer ist, sich eine Schrotflinte unter den Hals zu klemmen und dann von der Klippe zu springen. Aber ich weiß nicht, ob er so gestorben ist. Ja, wahrscheinlich war er aber betrunken. Ich meine, er hat wahrscheinlich einige Hemingway-Spezial davor. Also ich glaube, Hemingway war seit dem Spanischen Bürgerkrieg einfach durchgängig betrunken. Gut, ich meine... Das erklärt auch diese weinerliche Männerbefindlichkeitsprosa. Ja. Kulturelle Vielfalt übrigens und Integration sind Punkt 5 bei der deutschen Leitkultur. Ich glaube, den Punkt kann man überspringen, weil... Dazu fällt mir jetzt ehrlich gesagt einfach keine Pointe mehr ein. Ja, mir auch nicht. Irgendwie, nee, das klappt aktuell so nicht. Punkt 6. Deutsche Sprache. Und damit sind wir wieder bei dem Thema Bayern. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war Pascha kein originär deutsches Wort. Ja, gut, aber die deutsche Sprache ist ja jetzt eh so ein Thema, weil wenn die deutsche Sprache die Leitkultur definiert, wie grenzt du dich denn dann wirklich vom Österreicher und vom Schweizer ab, weil die haben auch deutsche Sprache? Beim Schweizer ist das sehr einfacher. Der Schweizer hat nämlich das SZ abgeschafft. Was ist der denn für eine Schokolade? Milka? Ja, und Lind. Und Toblerone natürlich. Ja, aber es sind so gute SZ-Schnitten eigentlich schon eine feine Sache. Ja, nee, das ist ja eine Stuttgarter Erfindung, deshalb wird die nicht importiert. Kann man aber gut aufs Brot legen. Ja, gut. Man kann aber auch so eine Tafel Milka aufs Brot legen, da hat man sogar mehr von. Ja, Diabetes. Hm? Und also, eine ganze Tafel Schokolade auf jedes Brot. Warum nicht? Und tatsächlich hat der Schweizer hat da tatsächlich sein eigenes, das sind so, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber das sind so kleine Riegelchen. Wie so, okay. Von der Größe her, wie so, jetzt fällt mir das schwäbische Wort dafür nicht ein. Ripple. Ah, okay. So von der Größe, ist auch so strukturiert. Ja, gut. Übrigens, wenn sich ein Kind mit Schokolade in seinem Zimmer verschanzt, ja. Hat es sich dann abgeriegelt? Nee, aber wenn es Haribo dabei hatte, dann hat es sich abgeriegelt. Aber nur in Bonn und wenn es Hans heißt. Die sitzen sie noch in Bonn mit ihrem Hauptsitz? Nein, die sind irgendwie raus auf die grüne Wiese gezogen. Ne, ich erinnere mich düster, dass da irgendwas mit Steueroptimierung übrigens deutsche Leitkultur. Schön, wir kommen gleich zum nächsten Punkt. Pünktlichkeit, Ordnung, Zuverlässigkeit. Also Zuverlässigkeit ist ja auch eine Form von Steueroptimierung. Du stellst dir jemanden ein, dass der zuverlässig die Steuern optimiert. Also ich fahre ja regelmäßig mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit und auch in meiner Freizeit. Also wenn das Teil der deutschen Leitkultur ist, dann gehört die Bahn nicht zur deutschen Leitkultur. Wenn ich jetzt ist halt so. Ich hab vor Jahren, ich habe vor vielen, vielen Jahren ein Essay darüber geschrieben, wie sich deutsche Fahrpläne zu lesen haben. Und zwar, wenn du dich erinnerst, es gibt ja so diese Fahrpläne, in denen steht, dass der Bus um 10.10 Uhr kommt. Mhm. Und der nächste um 10.20 Uhr. Mhm. Der 10.10 Uhr Termin ist nur die gausche Normalverteilung, um die herum der Bus irgendwann kommt. Also er kommt entweder 5 Minuten früher oder 5 Minuten später. Die Wahrscheinlichkeit, dass er zum 10.10 Uhr kommt, ist natürlich die höchste. Aber drumherum mit einer gausschen Normalverteilung generiert sich die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, es kann auch sein, dass er um 10.08 Uhr schon da ist und dann einfach vielleicht sogar um 10.09 Uhr erst fährt, aber dann um 10.10 Uhr definitiv schon nicht mehr da ist. Das ist sehr klug. Ich möchte der nächsten Folge vorgreifen und an dieser Stelle schon mal erwähnen, dass ich in Lissabon im Urlaub war. Und die haben das Problem tatsächlich sehr einfach gelöst. Da steht dann auch auf den Busfahrplänen in der Innenstadt. Andersrum, die Folge kommt nach der Lissabon-Folge. Ja, okay. Gut, umso besser. Dann möchte ich auf diese Lissabon-Folge zurückgreifen. Und erwähnen, dass die Busse in der Lissabonner Innenstadt, wenn sie nicht im Stunden- oder im Halbstundentakt fahren, dann haben sie feste Abfahrtszeiten, dann steht in diesem Fahrplan einfach drin, zwischen 8 und 18 Uhr warten sie maximal 17 Minuten auf den nächsten Bus. Ja. Ja, das ist, das so sind ja auch Metros in Großstädten eigentlich immer gedacht, dass du quasi so alle 5 Minuten fährt irgendwie diese Bahn, ob die jetzt dann alle 5 Minuten und 30 oder 5 Minuten fährt, ist dann auch nicht mehr so wichtig, weil du wartest nicht länger als eine gewisse Zeit. Aber auch in Stuttgart gibt es einen U-Bahn-Fahrplan, wo dann tatsächlich drinsteht, dass sie irgendwie um 8.05 Uhr, 8.10 Uhr, 8.15 Uhr, 8.20 Uhr, 8.25 Uhr. Ja, ja, aber das gilt ja nicht. Da gilt ja, wie gesagt, diese gausche Normalverteilung. Das ist ja das, warum. Ich habe ja in Stuttgart gelebt, als ich diesen Text verfasst habe. Also ja, ich wollte nur noch mal. Ja, gut, du hast. Ja. Ja, also ich habe in Prag beispielsweise, wann habe ich nicht auf Fahrpläne geguckt. Da steht dran, dass der Zug alle 5 Minuten kommt und dann kommt er aber auch alle 5 Minuten, weil da halt aber auch meistens nur dieser eine einzige Zug auf der Hauptstrecke, die da ist, fährt. Ja, ich überlege gerade, ob es in der Lissabonner Metro, ich habe mal verzweifelt einen Fahrplan gesucht, ich meine aber, ich hätte gar keinen gefunden. Das ist nämlich, das Problem in Stuttgart ist ja nicht, dass es dort keine Fahrpläne gäbe, an die man möglicherweise sich auch halten könnte. Sondern das Problem ist, dass auf jeder Route mindestens mehrere Bahnen miteinander kollidieren beinahe. Und das passiert halt einfach in Prag beispielsweise nicht, weil da hast du 3 Ebenen, auf denen diese 3 Züge fahren. Das heißt auf Deutsch, die fahren auch nicht auf der gleichen Strecke. Du hast halt immer den Transfer. Du musst halt immer von Zug 1 von Linie A auf Linie B musst du immer eine halbe Wanderung machen. Aber auf der anderen Seite hast du das Problem nicht. Ja. Dafür kannst du aus der 15 in Stuttgart aussteigen, bleibst auf dem Gleis stehen und dann kommt die 5 und bringt dich weiter. Die Frage ist, ob man das möchte. Naja, wenn man nach Henk Häberle geht, hilft dir eh nichts. Außer der Fenver. Henk Häberle? Nein. Du musst die Straße bauen und kriege. Bloß der Fenver bringt mehr heim. Nicht? Wie war das mit deutscher Sprache? Ist es Leitkultur? Naja. Ja, aber Gottes schönste Gabe ist der Schwabe. Hm. Respekt vor Umwelt und Nachhaltigkeit liefert, glaube ich, auch keine Pointen bei der Leitkultur. Und übrigens, bei Ordnung müssen wir noch dazu sagen, die schwäbische Kehrwoch ist natürlich das Nonplusultra. Der Rest kann da halt bloß dagegen anstinken und deswegen Ordnung, ja, so halbwegs. Frag mal in Berlin nach. Oder frag mal in Leipzig nach, warum hier so viele Graffitos zu finden sind. Also dafür, dass Berlin ja sehr von Schwaben bevölkert ist, ist es sehr unordentlich. Ja, dafür, dass in Leipzig so viele Vermieter Schwaben sind ihre Wände aber ziemlich dreckig. Also die haben tatsächlich ein Graffiti-Problem. Ja, es liegt daran, dass die Vermieter nicht vor Ort sind und die Kehrwoch nicht überwachen können. Plus, wir haben hier einen Laden, der ist hier um die Ecke, der ist knallhart. Wenn sie dem die Tür zuschmieren, macht er die sauber. Und dann ist die 3 Tage später wieder dreckig, dann macht er die sauber, dann ist die 3 Tage später wieder dreckig. Also, ja, der hat Muse und Geduld. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind nicht tot. Ja, Respekt vor Umwelt und Nachhaltigkeit, ich glaube, das können wir sein lassen, das findet unter Friedrich Merz nicht statt. Der Hauptfeind sind die Grünen. Das einzige Nachhaltige, was die haben, ist Steuervermeidung für Reiche. Ah, ja. Das ist nachhaltig, aber ansonsten, ja. Vereins- und Ehrenamtskultur, das ist auch deutsche Leitkultur. Es ging jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme vor einigen Tagen durch die Presse, dass man in Sachsen-Anhalt die Ehrung von ehrenamtlich engagierten Menschen im Landtag abgesagt hat. Und als ich zuletzt nachgeschaut habe, wurde Sachsen-Anhalt vor allen Dingen von der CDU regiert. Das heißt vor allen Dingen von der CDU. Es wird von der CDU regiert. Naja, es gibt ja immer noch so Koalitionspartner und sowas. Die haben da nichts zu sagen. Hasselhoff hat, nachdem er die Mauer einstürzen hat lassen, einfach sich da eingesetzt. Dann hat sich da irgendwie so eine Marionette, die Haseloff. Das schlechteste Pseudonym aller Zeiten. War es nicht auch Sachsen-Anhalt mit diesem Skifahrer? Nee, das war Thüringen. Ah, da war es Thüringen. Es war in Thüringen, der Skifahrer war in Thüringen, bevor es dann Bodo Ramelow wurde. Ja, der Skifahrer hatte noch eine Nachfolgerin sogar. Gab es dann danach nicht noch einen? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht mehr, wie die Nachfolgerin heißt. Ich glaube, die war Theologin. Das hat in der CDU irgendwie Tradition. Ich schau mal nach. Ja, also es gibt da jedenfalls eine lange Tradition an Menschen, die da Chef sind. So, also aktuell ist es Bodo Ramelow. Mhm. Gut, zuvor war es Thomas Kemmerich. Ja, stimmt, der war ja offiziell auch. Das ist Thomas Kemmerich, das ist so ähnlich wie Kurt von Schleicher. Immerhin 28 Tage. Ja, sehr viel länger war es gleich auch nicht. Dann Bodo Ramelow. Zweifacher Ministerpräsident. Dann Christine Lieberknecht. Mm. Die hat tatsächlich eine komplette Wahl gewonnen sogar. Naja, sie hat wahrscheinlich am wenigsten verloren. So muss man es ja formulieren. Ja, und davor war es der Dieter Althaus. Genau, das ist der Skifahrer. Genau. Dann war es der Bernhard Vogel. Ja. Und davor war es der Josef Duchatz. Ja. Aber der war es nur geschäftsführend ab dem 23. Januar. Ja gut, der hat nur die erste, in der ersten Wahlperiode irgendwie ein Jahr, zwei Monate, 28 Tage. Ja gut, da haben sich ja wahrscheinlich mit der Wiedervereinigung, ich weiß nicht genau, wie es gelaufen ist, aber da müssen sich ja Länder konstituiert haben aus den jeweiligen Bezirken und die haben dann ja irgendwie eine Regierung gebraucht auch schon mal. Ja, 8. November 1990 hat er übernommen, also. Ja. Gut, ja, nee, aber Skifahrer war ja der Althaus, der hat ja, ja. Großes Talent bewiesen beim Skifahren. Interessant, fällt mir gerade auf, das ist ein blinder Fleck. Wie haben sich die ersten Landtage in Ostdeutschland konstituiert? Das werde ich bei Gelegenheit recherchieren. So für mich gut, privat. Wir freuen uns auf ein Impulsreferat. Das mache ich für mich. Das ist für die Person hinter dem Zeilenende. Da freue ich mich trotzdem drauf auf ein Impulsreferat, ob vor dem Mikrofon oder hinter dem Mikrofon. Gut, Vereins- und Ehrenamtskultur, ja, das ist ja das, was immer quasi proklamiert wird, auch vom Bundespräsidenten, der sich ja immer freut. Und last but not least, und jetzt wird's natürlich triefig, kulturelles Erbe und Traditionen. Das ist ja quasi all das, was wir vorher schon hatten, nur nochmal als Klammer. Und Kehrwoche halt. Jetzt wird's halt schwierig, weil Traditionen auf Bundesebene, auf deutscher Ebene, haben wir eigentlich keine so richtig. Weil mit dem Karneval fremdelt der Norddeutsche, mit dem Oktoberfest noch mehr, mit dem in die Eier treten am Fischmarkt fremdeln irgendwie wir Schwaben. mit Fackeln durch die Gegend ziehen und Ausländerheime anzünden, ist in Solingen oder so im Ruhrpott genehm und in Ostdeutschland, aber das haben wir im Württembergischen eigentlich nicht. Dann Männergesangsvereine sind halt eher sowas in Ostwestfalen, das findest du aber im Bayerischen nicht, weil im Bayerischen der Männergesangsverein wahrscheinlich überhaupt nicht zum Singen käme. Da käme es dann eher zum Jodeln, wenn überhaupt gutturale Grunzlaute von sich geben. Keine Ahnung, daherfutzen ist auch eher ein bayerisches Ding. Im Norddeutschen vermöbelt man sich eher mit Fischen. Mhm. So à la Asterix, dass man da einfach die Fische sich gegenseitig ins Gesicht schmettert. Ja. Im Schwäbischen verarscht man sich mit leckeren Maultaschen und dann ist eine noch mit extra Senf oder sowas. Mhm. Keine Ahnung, Mecklenburg-Vorpommern hat keine Tradition. Die sind froh, dass sie überhaupt da sind. In Brandenburg ist zum Beispiel Wölfekuscheln Tradition. Das weiß ja nur keiner. In Sachsen. Weil es lange keine gab. Ja, in Sachsen-Anhalt ist es das frühe Aufstehen. Und Einkaufszentren bauen. Frag mal in Magdeburg nach. Okay. Das kulturelle Erbe in Magdeburg heißt Einkaufszentren in die Innenstadt pflastern. Ist doch schön. Und eine Kirche hochziehen, die auf Otto beruft, ohne dass da überhaupt ein Ottifant zu sehen ist. Skandalös. Ja, ansonsten, was haben wir denn noch? Judenverfolgung. Kulturelles, ja, da wollte ich jetzt nicht drauf raus. Dann Namen wie Goethe, Schiller, Bach und Beethoven. Aber auch regionale Traditionen und Feste wie das Oktoberfest würden als Identitätsstiften betrachtet. Also stiften nur weil... Wirklich Identität? Nur weil Thomas Bach irgendwie Präsident vom IOC ist, ist der eine identitätsstiftende Figur? Ich glaube, die meinen einen anderen Bach. Ein anderer Bach. Dirk Bach. Aber der ist tot. Ja, ich glaube. Ja, aber der war ja... ja. Friedrich Beethoven auch, aber... Sehr verwirrend. Und was man dazu sagen muss, das ist ja eigentlich das nächste Schicke. Goethe hat zeitlebens die meiste Zeit wo rumgegammelt? In Weimar. Im Osten, ja. Ja. Schiller hat die meiste Zeit in Italien, Marbach und wo rumgegammelt? In Italien war Schiller gar nicht. Das mit der Italienreise war Goethe. Ja, aber Schiller war da dabei, glaubst nee. Du? Nee. Der erinnert sich noch nicht mehr dran und hat deswegen kein Buch hinterlassen. Das könnte sein. Der hat einen Lambrusco gehabt. Ja, wenn er nicht gerade in Marbach rumgegammelt hat, dann war der in Jena, weil er da Vorlesungen halten musste. Ja, siehst du, auch der war im Osten. Ja. Dann Johann Sebastian Bach. Ja, der war in Leipzig. Gammelte worum? Richtig. So, und Beethoven? Der war in Bonn. Richtig, aber von dem hat man nicht viel gehört, also er zumindest nicht. Mit anderen Worten, du siehst, im Osten Goethe, Schiller, Bach. Ja. Ja, ja. Luther hat hier auch rumgegammelt. Ja, wo sind die geboren gewesen? Kant hat auch im Osten Deutschlands rumgegammelt. Das ist, die einen sagen so. Du willst jetzt aber nicht behaupten, dass Königsberg West End ist. Also, also du hast mir bestritten, dass Mozart Deutscher ist. Dann darf ich ja wohl auch bestreiten, dass Kant Deutscher ist. Ich hab doch nicht gesagt, dass Mozart kein Deutscher war. Doch. Du hast Andeutungen gemacht, dass der gar nicht so deutsch ist. Du hast nur gesagt, welcher kleine Deutsche. Und du würdest jetzt aber nicht sagen, dass Königsberg nicht der Ostendplatz Deutschlands ist. Königsberg ist quasi das Russland Deutschlands. Ja. Also, doch, also Königsberg ist Ostendplatz. Schöne Stuttgart-Referenz. Da hat es auch einen Schuhladen. Ich glaube, Königsberg ist mehr so, ich überlege gerade, Königsberg war ja schon so ein bisschen Hipster und nee, das ist so, warte, wo ist der Hafen? Ist das unter Türkheim? Mhm. Ja. Wangen, ja. Königsberg Wangen ist mehr Türkheim. Ja, Königsberg ist mehr so das Wangen, glaube ich. Ja, oder halt Obertürkheim sogar schon, wenn man es genau nimmt. Wer weiß. Untertürkheim fängt's an, Obertürkheim hört's auf und auf der anderen Seite Schwangen-Hädelfingen. Mhm. Ja, wo sie den Hädel fingen. Ja, du siehst, deutsche Leitkultur wird spannend. Also wenn wir dem Untergang entgegen gehen jetzt die nächsten 4 Jahre mit Fritze Merz, ja, dann wird es zumindest mal so sein, dass wir ein bisschen Leitkultur haben und daraus Leitkultur ableiten. Ja, ich glaube, für Bassam Tibi war das später auch Leitkultur. Ich glaube, der leugnet mittlerweile, dass er den Begriff erfunden hat. Bassam Tibi klingt auch urdeutsch. Ja, der ist auch sehr urdeutsch. Wo ist denn der her? Und warum hat der so einen Quark geschrieben? Hat er sich gedacht, boah, ich schreibe mal was für die CDU, vielleicht nehmen sie mich auf als Ehrenmitglied oder so. Wo ist Bassam Tibi her? Ist es so ein bisschen wie der Bassam Tibi? Nee, das ist was die CDU halt draus gemacht hat, hat halt original nichts damit zu tun, was er geschrieben hat. Und warum sieht der aus? Der sieht doch aus wie. Warte mal. Ey, nein, Bassam Tibi ist keine echte Figur. Bassam Tibi ist ein Pseudonym von Kurt Biedenkopf. Wieso haben sie das gleiche Autorenfoto oder was? Nein, google mal Kurt Biedenkopf und guck dir dann Bassam Tibi an. Das ist eine dieselbe Person, nur zu einem verschiedenen Alterszeitpunkt. Ich habe gerade nur ein sehr, wie Kurt Biedenkopf in sehr alt ausschaute. Naja, also ich meine, Kurt Biedenkopf hat ja auch gesagt, dass die Sachsen immun sind gegen, ich weiß nicht mehr was, gegen Corona, ne? Nee, gegen Faschismus, oder? Ja, das ist ja offensichtlich widerlegt. Also gegen Corona sind sie vielleicht immun. Bassam Tibi. Also die Brille ist, doch mehr, also ich finde, ja, die Brille ist mehr so fast Hans-Georg Maaßen. Ich finde, er sieht aus wie eine schmale Version von Helmut Kohl, aber okay. Hä? Ach hier, da hat er einmal eine Brille auf. Ja gut, die Bilder mit der Brille habe ich nicht gesehen. Aber damit kann man sich ja auch gut tarnen, also. Ja, ich bin mehr bei so einer schmalen Version von Helmut Kohl. Jetzt sehe ich aber auch noch jüngere Bilder von ihm. Ja, okay, da sieht er dann nicht mehr aus wie Kurt Bieden, aber. Also auf basamtibi.de, da sieht man dann durchaus ihn ohne Brille und da ist er eher so eine Mischung aus Kurt Biedenkopf. Ja, doch, ja, so ein bisschen Kohl, aber ja, eher Biedenkopf. Auf einigen sieht er, hat er ja sogar fast schon Züge von Lothar Späth. Also er sieht auf jeden Fall auf den Fotos nicht aus wie ein Verfechter von leckeren Toastbrot Merchandise-Produkten. Mhm. Ja, also. Aber er hat übrigens auch Bücher geschrieben. Der wahre Imam. Islamism and Islam. Mhm. Unbequeme Gedanken. Und dann schreibt er was über Leitkultur. Das ist irgendwie. Ich finde, unbequeme Gedanken ist der perfekte Ausdruck für deutsche Leitkultur. Gut, also du kannst dich jetzt entscheiden, nennen wir die Folge Goebbels Erben oder unbequeme Gedanken? Ich finde Goebbels Erben ganz gut. Okay. Euro-Islam statt Islamismus. Islamische Zuwanderung und ihre Folgen. Von Damaskus in die deutsche Gurba. Was ist eine Gurba? Das weiß ich nicht. Du bist doch unser Bildungsbürger, Mann. Ich bin der Bildungsbürger, deshalb kann ich dir auch sagen, dass Bassam Tibi tatsächlich, auch wenn das, wenn er hat viele Begriffe geprägt, die wir jetzt aus neurechten Diskursen kennen, aber er hat die tatsächlich komplett anders gemeint. Also dieses, ja, ja. diese Idee der Leitkultur. Das war auch nur ein Missverständnis. Es war alles anders gemeint. Nein, diese Idee der Leitkultur hat er auch eigentlich dafür entwickelt, damit Deutschland kein Zuwanderungsland mehr, sich von einem Zuwanderungsland zu einem Einwanderungsland entwickelt. Das war so die Idee tatsächlich. Ja, aber du weißt doch, deutsche Ideen, ne? Ja, es hat nicht sehr gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, Anfang der 90er muss das gewesen sein, ne? Hat ChatGPT was dazu gesagt? Ja. ChatGPT hat gesagt, dass der Begriff wurde in den 90ern von den Politikwissenschaftlern geprägt, eine Art von kulturellen Grundwerten zu beschreiben, die das Zusammenleben in Deutschland prägen sollten. Habe ich mir am Anfang auch genauso vorgetragen. Ja, es müssten frühe 90er gewesen sein. Ja, naja, in den frühen 90ern war die deutsche Leitkultur auf der Straße Drogen nehmen und zu Techno tanzen, also. Und Ausländerheime anzünden. Das war noch ein ganz kleines bisschen davor, aber danach haben wir alle auf der Straße getanzt und Drogen genommen. Ja, der eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Oder wir sind in Kraftwerke eingedrungen und haben da getanzt und Drogen genommen. Oder wir sind in Kellergewölbe gegangen, haben Drogen genommen und haben da getanzt. Also das war so deutsche Leitkultur in den 90ern. Und wahrscheinlich hatte er gedacht, boah, die Leute können aber doch nicht die ganze Zeit nur Drogen nehmen und tanzen. Irgendwas muss doch jetzt passieren. Deutschland muss es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Naja, nee, wenn die den Flüchtlingen halt auch Drogen abgeben, ist das vollkommen in Ordnung. Das Schlimme ist, wenn du den Drogen gegeben hast, kam als nächstes die Polizei, hat eine Razzia gemacht und hat gesagt, deutsche Leitkultur. Wobei ich übrigens dazu sagen muss, in meiner Zeit in Stuttgart, wenn ich mit irgendwem aus dem Hip-Hop-Milieu zu tun hatte, der interessante jamaikanische Pflanzenkulturen besorgen wollte, war eine der häufig verlässlichsten Quellen immer jemandem aus dem südeuropäischen Raum, aus diesem Land, über das man so wenig weiß. Und das so relativ blockfrei war. Verrückt. Also ja, ich sag jetzt mal nichts dazu. Es waren auf jeden Fall keine Jugoslawen, die da Drogen vertickt haben. Die meisten Dealer, die man in Stuttgart hatte, in den 90ern, waren tatsächlich, Menschen aus Albanien. Ja. Warum auch nicht? Sehr, sehr, sehr merkwürdig, aber naja, gut. Gut. Ich glaube, wir haben alles zum Thema Leitkultur gesagt, was wir sagen wollten, hoffe ich doch mal. Ich wollte dazu eigentlich gar nichts sagen, aber es bleibt ja mir nichts anderes übrig, ne? Und von meiner Seite aus war es das schon wieder und das Zeilenende wird euch jetzt noch die hegelischen Gedanken zur deutschen Leitkultur sagen, also die These, die Antithese und die Synthese. Nicht die Synkrise, sondern die Synthese, nicht vergessen. Viel Spaß mit dem kleinen Impulsreferat zum Thema Hegels deutsche Leitkultur. Viel Spaß. Also, These, Antifaschismus, Antithese, Gartenzwerge, Synthese, antifaschistische Gartenzwerge, ne? E-Mail an zeilenende@dielite.org. Danke, ciao.